Ja, in Stereo habe ich vorher gesagt, das stimmt natürlich nicht. Ich bin vor allen Ecken bin ich bestürmt worden. Radio Riesbach sendet nicht in Stereo, aber ich habe gedacht, alle Leute haben zwei Ohren und dann muss es ja irgendwie in Stereo ankommen. Aber scheinbar geht die Rechnung nicht auf. Übrigens, der Sound ist ganz speziell gemacht worden von diesen drei Soundmasters da. Den Namen kannst du gerade selber sagen. Ja, so zwei sind da gerade anwesend. Das wären Thomas und der Philipp. Dann fehlt noch der Enrico, der ist leider nicht da. Und die Ja. Gruppe besteht aus wie vielen Leuten? Im Gesamten sind wir 14 Stück. Also da hat es eben Grafik. 14 Stück, ja, das Ja. ist eine grosse Anzahl, finde ich. Und ist das ein Verein oder sind da alle Mitglied fest? Oder kann man da frei dabei sein? Oder ist es eine Pflicht, sich einzuschreiben? Muss man noch, wird einem noch Blut abgenommen, um es besiegeln, wenn man das früher gemacht hat bei den Glücks? Oder wie geht das vor sich? Also Verein kann man eigentlich nicht sagen. Es ist nicht so, dass jeder kann kommen und kann mitmachen so. Aber es muss doch nicht jeder fest dabei sein. Also wenn man dabei ist, dann tut einem das schon relativ fest beanspruchen. Das ist mir eingeschrieben. Man muss dann relativ viel Zeit für das. Was heißt relativ viel Zeit? Ich kann mir nicht darunter vorstellen. Ja, so. Man sollte einfach ab und zu wieder mal etwas leisten. Etwas. Kreativ. Ja, genau. Und eben, wenn wir nichts leisten, dann haben wir ja vorher schon gehört, was dann einem kann passieren in Dass unseren man Gruppen, gespickt oder? wird, Eben. gnadenlos, das geht mit dem Telefon, da gibt es nicht einmal einen blauen Brief oder sonst etwas, nur ein Telefon knallhart und der andere ist weg vom Fenster. Ja, also wenn man einfach alle Leute würden aufnehmen würden, die wollen, oder? Und trotzdem nichts würden leisten, dann würde also unsere Gruppe gigantisch werden, habe ich das Gefühl. Nein, also es werden dann einfach zu viele Leute, oder? Viele Und man Leute hat dann und keine wenig Übersicht mehr Ergebnis, und ja, genau, und genau. das Das ist heisst, nicht so ihr gut. wollt nicht unbedingt Mitläufer, die noch zu blau sind, dabei sein, sondern ihr sucht, wenn ihr jemanden sucht, nur Leute, die auch kreativ können mithalten und etwas zum Ganzen geben. Sei es in der Musik oder sei es jetzt gerade mit Grafiken oder mit lustigen Sachen, die ihr dann auf diesen oder in diesen Disketten könnt verpacken könnt, sodass ihr immer wieder etwas habt zum Verschicken für Kollegen im Ausland, zum Kontakt pflegen. Jetzt aber habe ich auch schon gehört, dass man unheimlich an Geld machen mit diesen gekrackten Programmen. Man könnte da Unsummen Geld, man würde da zum Beispiel ein Anwenderprogramm, das 1000 Franken kostet, könnte man da cracken und dann könnte man das für 200-300 Franken, die gekrackten Kassetten oder Ding geben, oder? Und man würde da schneller reich werden. Wie sieht denn die Wirklichkeit aus? Ja, also eben bei der Amiga-Szene ist es einfach so, dass es schon so Typen gibt, oder, wo einfach kopieren und spreaden für Geld, oder, wo wollen sich irgendwie reich machen mit dem Verkaufen, oder, das gelingt den Bahnen, oder, aber wir sehen das eigentlich nicht als unsere Aufgabe, die anderen ihre Programme zu verkaufen, die wir nicht selber gemacht haben, um uns zu bereichern, sondern wir wollen eigentlich, wenn wir überhaupt Programm für Geld verkaufen, dann machen wir das zum Beispiel, um unsere Porto-Unkosten zu decken, oder? Also, wir Das heißt, suchen es ist das, im Rahmen. ja, Wie viel ist das denn ungefähr, was so ein also, Programm kostet? Also, eine Diskette kostet zwischen 2,50 Franken und 5 Franken, würde ich sagen. Und was kostet denn so ein Programm jetzt, wo drei Mieter gehen, ungefähr? Eben mit unseren Swap-Partnern, die kommen natürlich das gratis über und dann Aha. verkaufen wir es noch an ein paar Lamers so in Zürich, oder? Ja. Und was kostet denn das für dich? Es kostet eben pro Disk vielleicht etwa 2 Stutz und dann noch der Preis fürs Programm dazu, wo wir daran verdienen, das wäre nochmal 2 Franken, oder? Das ist einfach spottbillig, Das oder? heisst 4 Franken Diskette. Ja, Ja. mit dem neuen Stoff drauf, oder? Das ist natürlich super Heiße billig, Ware, oder? würde ich Aber sagen. Und wir wird das machen. denn so im Underground gehandelt? Auf jeden Fall. Ja, also in der Die Schweiz machen ja ist das. keine Werbung für euch, oder das ist ein eben nur im Kleinen. Ja, das ist klein so, oder? Ja. Und in der Schweiz ist das eigentlich kein grosses Problem, oder? So Typen zu finden, weil da gibt es so Inserate und so. Und in der Wo Schweiz sind die Inserate? in so Fachzeitschriften für Das den sind aber sehr Amiga, oder? teure Zeitschriften, kostet doch am 7, 8, 9 Ja, das stimmt. Franken. Und bringen tun sie wirklich viel für euch. Sind die Anwenderprogramme, die drinnen sind, bringen die etwas? Ich habe schon gesehen in Zeitschriften, dass man kann Bildschirm vergrößern oder dass man kann, mit einem Zusatz oder dass man mit einem Programm, das man hineinschreibt, das und jenes kann machen. Bringt das für euch wirklich etwas oder ist das eigentlich eher für die Zeitschriften nur zum Geld machen? Und bringt dann im Endeffekt für Gruppen für euch weniger? Ja, so, ich kaufe vor allem so Spielezeitschriften, weil es hat den Vorteil, dort wird einfach ein Spiel getestet und dann wird zugleich fast komplette Anleitung mitgeliefert, weil, wenn man läuft das Spiel, dass ja, man kauft und man kann es noch nicht, dass man dann die ersten Wege weiss. Genau, da steht zum Beispiel mit F1, startest mit Shift, irgendetwas, was du nie wirst draufkommen, oder? Ja. Machst dies und jenes, besonders nützlich bei Flugsimulatoren bei und so. Oder bei Adventure-Spielen, bei Abenteuer-Spielen, dass man mal die ersten Wege weiss, dass ja, man genau. Überhaupt einmal neu hinkommt. Weil es ist ja, glaube ich, immer trostlos, wenn man das Programm hat und viele Leute meinen, wenn sie das Programm kaufen im Laden, das können wir daheim nur im Computer reinstecken, die Diskette, und dann würde das laufen, aber das ist dem nicht so. Das muss installiert werden. Und es gibt auch einige Sachen, die man muss von diesem Programm verwenden, dass man es vielleicht tut auf Anfahrt, oder? Dass man es einbooten tut, auf Boot, auf das Auto, setzen, dass man das Programm zuerst richtig einrichten muss, bevor es überhaupt läuft. Druckanpassung oder was man sonst noch hat, will man gar nicht reden, das ist ganz klar. Ja, es ist einfach vorteilhaft, von grossem Vorteil, wenn man sich einen Computer zutut und man Englisch kann. Also es ist von sehr grossem Vorteil.